Neunter Abschnitt, die 12 Asen oder die 12 Geschlechter Israels der Bibel. Wie im Norden und wie bei den Germanen der Ostseeländer, so wurde auch auf Atlantis das Land der Aias in Gaue eingeteilt, und zwar zuerst in 9 mit der Erweiterung der Landesgrenze, aber in 10. Auf die 9 Gaue bezieht sich eine Stelle in der Edda, die Völstaga. 9 Welten kenne ich, 9 Äste weiß ich an dem starken Stamm im Staub der Erde. Dann eine andere Stelle in der Edda, die kürzere Seherinnenrede. Einer erstand in Urtagen, ein Allgewaltiger im Asenstamm, des Speeres Gebieter gebaren 9 Riesentöchter am Rande der Erde. Auch eine Strophe der Seherinnen Gesicht spricht von 9 Heimen und Weltreichen. Der aristokratischen Verfassung der Aias entsprechend wurden zu Vorstehern und Richtern die besten und tüchtigsten der edlen Geschlechter gewählt, deren Würde später erblich wurde. Man nannte sie Asen. Ase, altamerikanisch Izae oder Itze, chinesisch Itzi oder Itchi, waren also der Titel der atlantisch-arischen Fürsten. Bei der Eroberung von Mexiko war der Titel der Fürsten Taziken. Dieses Wort dürfte aus Aziken gleich Asen entstanden sein. Eroberer Mittelamerikas fanden zu ihrer Überraschung, dass viele Kaziken der unterworfenen Völker hellfarbig und zumeist von Europäern kaum zu unterscheiden waren. In ihnen sind zweifellos die Reste der atlantischen Aias zu erblicken. Im Zusammenhang mit dem Wort Kaziken dürfte das Wort Azteke, Cäsar und Kaiser stehen. Die später als Götter verehrten Asen hießen bei den Parsen Izit. Das Wort Isai in der Bibel ist eine Nachbildung des Wortes Izit, Itza gleich Asen. Die Weissagung aber, dass ein Zweig aus der Wurzel Isaias fruchtbringend wird, bezieht sich auf den wiedererstehenden Asensohn Baldur, den Logos der Griechen. Jesaja 11, Vers 1-12. Auch das Wort Jesaja bedeutet, wie in Abschnitt 32 gezeigt wird, nichts anderes als Ase der Aias. An die Aski oder Asen erinnert noch der Name der germanischen Burg Askiburg in Hessen. Die Erweiterung der Macht der Aias auf Atlantis machte schließlich die Wahl von 2 weiteren Asen notwendig. Dem einen unterstand die gewaltige Kriegsflotte aus 1200 Kriegsschiffen, den Trieren bestehend, und dem anderen Heimdall, die Landstreitmacht, die allein 10.000 Kriegswagen umfasste. So war die Zahl der Asen auf 12 gestiegen. Nach Plato waren die Asenkönige mit dunkelblauen Gewändern von höchster Schönheit bekleidet. Nach der Schilderung der Edda trug der Ase Odin einen blauen Mantel. Blau war also die Leibfarbe der arischen Fürsten und wurde zur heiligen Farbe. Blau entspricht dem Charakter der nordischen Rasse, blau, weiß und gold ist seine Seelenfarbe. Rot dagegen ist die Lieblingsfarbe des Niederrassentums. Bei den Ostgermanen hielten der König und der Oberpriester jeden Montag, der zugleich Feiertag war, im heiligen Haine Gericht im blauen Gewande. Eine Erinnerung daran ist die noch im Volksmunde übliche Bezeichnung Blauer Montag. Einer der Fürsten war der oberste König. Den anderen Fürsten kam etwa die Stellung von Ministern und Statthaltern zu. Die Psalmen 24, 92, 96, 97, 99, 103 und Jesajas 2, 6, 9, 11, 12, 24, 25, 26, 34, 40, 41, 42, 60, 61, 66 dürfen als Hymnen auf die atlantischen Asen anzusehen sein, beziehungsweise als Kundgebungen derselben. Bei Gottesdiensten und hohen Festen erschienen die arischen Fürsten auf weißem Ross in weißen wallenden Gewändern und goldenen Gürteln. Als Zeichen ihrer göttlichen Abkunft trugen sie das Zeichen Gottes auf der Stirn, den goldenen Stirnreif oder die goldene Stirnbinde mit dem Kreuz, die schließlich das Abzeichen aller göttlichen Geschlechter wurden. Siehe Hesekiel 9, Vers 4, siehe Offenbarung Johannes 19, Vers 11. Krone und Stirnreif bei den deutschen Fürsten sind noch Erinnerungen davon. Über die Kleidung der jüdischen Priester vergleich Abschnitt 30. Verschiedene der atlantischen Asen haben sich durch weise Regierung, gewaltige Taten, Gerechtigkeit und Tüchtigkeit ausgezeichnet, so dass ihr Andenken im Volke durch Jahrtausende hindurch nicht erlosch und in Sage und Dichtung bis auf die Gegenwart bei allen arischen Völkern fortlebte, sodass in erster Linie die Asen und Asinnen Wodan, Otin, Vidar, Baldur, Frigga und Freya. Bei den Germanen übliche sinnige Verehrung ihrer hohen Väter und Helden waren dankbares Gedenken an Männer, die mit so gewaltiger Hand und so kulturschöpferisch in die Geschichte des Ariergeschlechtes eingegriffen haben, dass die Erinnerung an ihre Tätigkeit nie aus dem Gedächtnis der dankbaren Nachkommenschaft zu tilgen war. Wie wir Straßen, Plätze und Ansiedlungen nach berühmten Männern benennen, so benannten auch unsere Vorfahren dankbaren Sinnes ihre Siedlungen, auch Flüsse, Gebirge und Berge nach den glorreichen Ahnen. Jahrzehntausend alte Abbildungen der Asen Wodan und Pur finden sich unter den Felsbildern von Bohuslän. Einer der berühmtesten Asen oder Götter war der in der griechischen Geschichte vielgenannte Poseidon. Auf den ältesten Bildern erscheint er nicht als der einfache Seegott mit dem Dreizack, sondern als Herrscher auf einem Streitwagen. Dies bedeutet auf einen König eines seefahrenden Geschlechtes und eines Gebieters reicher und hoher Kultur. Poseidon ist vermutlich der König des Meerlandes, von dem Jeremias spricht, und von dem König der Inseln jenseits des Meeres. Namen mit Wodan, Wal, Wul, Will oder Tor, Tür, Baldur, Baal, Beel, Pol finden sich in Deutschland zu Tausenden. Sie entstanden zweifellos schon in einer Zeit, in der die Erinnerung an die glorreiche Zeit der genannten atlantischen Asen noch recht lebhaft war, vielleicht schon zu Lebzeiten derselben.